20 Jahren haben wir uns zuletzt gesehen. Was geschah mit dir zwischen den Jahren? Ob wir uns wohl noch wie einst verstehen? Oder die Zeit alles verschlungen? Oder hat die Zeit alles versiegt? Wie fühlt sich heute, was einst denn umschlungen? Wie fühlt sich heute, was ich einst geliebt? Funkeln deine Augen noch beim Lachen? Schmecken deine Küsse noch so pur? Darf man altes Feuer neu entfachen? Lebt da noch unser alter Schwur? Darf ich deine Tränen dir noch trocknen? Deinen Schenkeln schlemmen gehen? Darf ich deine Ohren zart befeuchten, wie einst dich in meine Arme nehmen? Oder hat die Zeit uns bereits zerschlagen? Oder hat die Zeit uns stumpf gemacht? Wir noch das alte Wohlbehagen? Spüren wir noch die alte Zaubermacht? In den letzten 20 Jahren habe ich dich oft im Traum gesehen. Was geschah mit uns zwischen all den Jahren? Sollten wir uns wirklich wiedersehen?